steigen wir in das nächste Thema ein. Anker, wir hatten das schon. Sie erinnern sich an unser kleines Experiment? Stellen Sie sich vor, es riecht nach Zimt, Sternanis und Kardamom? Weihnachten. Glühwein, Weihnachtsmarkt, Lebkuchen. Was habe ich da gerade gemacht? Ich habe einen Anker ausgelöst. Anker sind die Verknüpfung eines Sinneseindrucks, hier eines Duftes oder Düfte, mit einer starken Emotion. Und wenn der Sinneseindruck auftaucht, ist auch die Emotion oder die stark gefühlte Erinnerung wieder da. Möglicherweise dachten Sie sogar ganz spontan an ein ganz bestimmtes Weihnachten. Ankern ist nichts Geheimnisvolles. Es passiert täglich und Sie tragen die unterschiedlichsten Anker mit sich herum. Die meisten Anker passieren einfach. Sie entstehen in einer speziellen Situation und wirken. Das kann in jeder Situation zu jeder Zeit passieren, auch in einem Gespräch, auch während einer Verhandlung. Und viele Anker verlieren sich auch wieder. Wenn der Verhandlungspartner falsch riecht. Vielleicht ist Ihnen auch schon so etwas Ähnliches passiert. Vor einigen Jahren war ich im Süden Bayerns im Urlaub. Das einzige Lebensmittelgeschäft im Ort war ein kleiner Supermarkt. Schon als ich darauf zulief, hatte ich ein merkwürdiges Gefühl der Vertrautheit. Dazu muss man wissen, dass ich einen Teil meiner Kindheit bei meiner Omi in einer Kleinstadt im Bayerischen Wald verbracht habe. In dem Moment, als ich den Laden betreten habe, war da ein Geruch. Und ich war plötzlich der kleine Wolfgang, 4 Jahre alt, der mit großen Augen auf die Bonbongläser schaut. Und jetzt stellen Sie sich vor, was passiert, wenn Ihr Verhandlungspartner das gleiche Aftershave benutzt, das Ihr Ex benutzt hat. Abwehr, Unwillen, vorsichtig sein oder »Oh, war das eine schöne Zeit«? Völlig egal. Es wird Sie beeinflussen und damit Ihr Verhandlungsergebnis. Wie wir plötzlich zum Kind werden. Der Auslöser kann völlig unterschiedlich sein. Düfte sind die stärksten Anker. Es kann jedoch auch die Frisur, die Form der Brille, der Gang oder der Klang der Stimme sein. Und Sie haben dieses unbestimmte Déjà-vu und sitzen Ihrer Grundschullehrerin gegenüber. In der Verhandlung möglicherweise nicht der beste Zustand. Auch ein Maskottchen, ein Stofftier, Socken ist nichts anderes als ein Anker, der dazu dient, sie in einer bestimmten Situation stark zu machen. Das können auch die komplett durchlöcherten Socken vom Pokalsieg oder das Meisterhemd sein. Anker können auch ganz bewusst gesetzt werden. Dazu muss lediglich eine Emotion mit einem Sinneseindruck verknüpft werden. Das kann ein Symbol, eine Bewegung, eine Berührung, eine Redewendung, aber auch ein Duft oder Geschmack sein. Sportler verwenden solche Anker, um sich vor dem Wettkampf auf Knopfdruck in einen positiven und ressourcenvollen Zustand zu versetzen. Von Britta Steffen ist zu lesen, dass sie und ihre Brüder identische Ringe haben, die sie zur festgelegten Zeit kurz vor dem Wettkampf gemeinsam drehen. Mit so einem bewusst gesetzten Anker können sie gewünschte innere Zustände gezielt aufrufen. Jeder von uns kennt Momente im Leben, in denen einfach alles gelingt. Wir können solche tollen Momente zurückholen und sie verankern, sodass sie bei Bedarf ganz leicht wieder herbeigeführt werden können. So kann man sich für unterschiedliche Situationen einen spezifischen Anker setzen, der einem hilft, in den gewünschten guten Zustand zu kommen. Ich möchte Ihnen das gerne an einem konkreten Beispiel demonstrieren, indem ich den Negotiator's State bei Ihnen aufrufe und Ihnen zeige, wie Sie diesen verankern können. Das ist wieder so ein Begriff, den man nur schwer ins Deutsche übersetzen kann. Gemeint ist ein positiver, ressourcenvoller Zustand, der Sie in die Lage versetzt, noch erfolgreicher zu verhandeln. Jetzt werden Sie aktiv. Die folgende Übung machen Sie bitte nur, wenn Sie gerade ungestört sind. Auf keinen Fall, während Sie Auto fahren, auf dem Fahrrad oder Motorrad sitzen oder eine Maschine bedienen. Und auch beim Joggen wird es schwierig sein. Ich rufe jetzt einen Zustand auf, in dem Sie erfolgreich verhandelt haben. Gibt es eine Situation, in der Sie besonders erfolgreich verhandelt haben? Eine konkrete Situation, die mit einem klaren Verhandlungserfolg für Sie endete? Gehen Sie in Gedanken in diese Situation hinein. Gehen Sie ganz tief hinein und lassen Sie die Gefühle wach werden. Sehen Sie, was Sie in dieser Situation gesehen haben, als Sie so besonders erfolgreich verhandelt haben. Hören Sie, was Sie in dieser Situation gehört haben. Spüren Sie, was Sie in dieser konkreten Situation gespürt haben. Riechen Sie, was Sie in dieser Situation gerochen haben. Und wenn es einen Geschmack zu dieser Situation gibt, dann schmecken sie auch, weil sie in dieser Situation geschmeckt haben, als sie so besonders erfolgreich verhandelt haben. Lassen Sie alle Sinneseindrücke ganz stark werden und gehen Sie in das Gefühl hinein, als Sie so besonders erfolgreich verhandelt haben. Halten Sie dieses Gefühl fest und rufen Sie es wach, bevor Sie in eine Verhandlung gehen. Das ist Ihr Negotiator's State. Um das zu verankern, suchen Sie sich eine Stelle, die Sie unauffällig berühren können. Zum Beispiel eine spezifische Stelle an der Hand, der Knöchel des linken Zeigefingers zum Beispiel. Jetzt machen Sie genau das, was in der vorigen Übung beschrieben ist. Rufen Sie Ihren Negotiator State auf. Sobald das Gefühl anfängt zu wachsen, die Sinneseindrücke kommen, drücken Sie leicht auf diese Stelle und halten das so lange, bis das Gefühl nachlässt. Dann lassen Sie los und warten, bis das Gefühl völlig abgeklungen ist. Denken Sie an etwas anderes, zum Beispiel an frischen Kaffee. Und jetzt drücken Sie auf Ihren Ankerplatz. Fassen wir den Abschnitt übers Ankern zusammen. Wenn ein bestehender Anker in einer Verhandlungssituation bedient wird, kann er sie in einen kindlichen und damit wehrlosen Zustand versetzen. Ein Anker kann auch Widerstand und Kampfeswillen auslösen und damit ebenfalls ihr Verhandlungsergebnis beeinflussen. Wenn Sie regelmäßig in der gleichen Konstellation verhandeln, dann kann es sein, dass sich bereits Anker gebildet haben. Und immer wenn Ihr Verhandlungspartner etwas Bestimmtes tut, löst das bei Ihnen die gleiche Reaktion aus. Sicher kennen Sie dieses Gefühl, schon wieder im gleichen Film zu sein. Das passiert leicht auch am Arbeitsplatz, mit Kollegen oder innerhalb der Familie. Fragen Sie sich, was der Auslöser ist, der dieses Déjà-vu auslöst. Jetzt haben Sie die Chance, Ihre Reaktion bewusst zu verändern.